بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل، فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. Im Namen Allahs, des Alabamas, des Barmherzigen. Elif Lam Ra. Dies sind die Zeichen des Buches und eines deutlichen Korans. Vielleicht werden diejenigen, die ungläubig sind, wünschen, Muslime gewesen zu sein. Lasse sie nur essen und genießen und sich durch falsche Hoffnung ablenken lassen. Sie werden es noch erfahren. Und wir haben keine Stadt vernichtet, ohne dass sie eine festgelegte Frist gehabt hätte. Keine Gemeinschaft kann ihrer Frist vorausgehen, noch sie hinausschieben. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. Und sie sagen, O du, dem angeblich die Ermahnung offenbart worden ist, du bist ja fürwahr besessen. Warum bringst du uns nicht die Engel, wenn du zu den Wahrhaftigen gehörst? Wir senden die Engel nur mit der Wahrheit hinab. Dann wird ihnen kein Aufschub gewährt. Gewiss, wir sind es, die wir die Ermahnung offenbart haben. Und wir werden wahrlich ihr Hüter sein. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين. وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. Wir haben ja bereits vor dir unter den Lagern der Früheren entsandt. Und kein Gesandter kam zu ihnen, ohne dass sie sich über ihn lustig gemacht hätten. So lassen wir ihn in die Herzen der Übeltäter einziehen. Sie glauben nicht daran, obwohl die Gesetzmäßigkeit an den Früheren ergangen ist. Selbst wenn wir ihnen ein Tor vom Himmel öffneten und sie dauernd dadurch hinaufstiegen, würden sie dennoch sagen, unsere Blicke sind verschlossen. Nein, vielmehr sind wir Leute, die einem Zauber verfallen sind. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. Und wir haben ihr im Himmel Türme gesetzt und ihn für die Betrachter ausgeschmückt. Und wir haben ihn vor jedem gesteinigten Satan behütet. Außer demjenigen, der verstohlen zuhört, worauf ihn ein deutlich erkennbarer Leuchtkörper verfolgt. وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ. Und die Erde haben wir gedehnt, und darauf festgegründete Berge gesetzt und auf ihr von allen zu wiegenden Dingen wachsen lassen. Und wir haben auf ihr für euch Möglichkeiten für den Lebensunterhalt geschaffen und auch für diejenigen, die ihr nicht versorgt. Und es gibt nichts, dessen Schatzkammer nicht bei uns wären, und wir senden es nur in bestimmtem Maß hinab. Und wir senden die Winde zur Befruchtung, und wir lassen dann vom Himmel Wasser hinabkommen und geben es euch zu trinken. Doch ihr könnt es nicht alles davon als Vorrat lagern. Und fürwahr, wir sind es, die lebendig machen und sterben lassen. Und wir sind die alles Erbenden. Und wir kennen ja diejenigen unter euch, die vorausgehen. Und wir kennen ja auch diejenigen, die zurückbleiben. Und gewiss, dein Herr wird sie versammeln. Er ist allweise und allwissend. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ. Und wir haben ja den Menschen aus trockenem Ton, aus fauligem schwarzen Schlamm erschaffen. Und die Dschinn haben wir zuvor aus dem Feuer des Glutwindes erschaffen. Und als dein Herr zu den Engeln sagte, ich bin dabei, ein menschliches Wesen aus trockenem Ton, aus fauligem schwarzen Schlamm zu erschaffen, wenn ich es zurechtgeformt und ihm von meinem Geist eingehaucht habe, dann fallt und werft euch vor ihm nieder. Da warfen sich die Engel alle zusammen nieder, außer Iblis. Er weigerte sich, mit denen zu sein, die sich niederwerfen. Qala ya Iblis, ma laka an la takuna ma'a as-sajidin. Qala lam akun li asjuda li basharin khalaqtahu min salsalin min hama'in masnun. قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. Er sagte, O Iblis, was ist mit dir, dass du nicht mit denen bist, die sich niederwerfen? Er sagte, ich kann mich unmöglich vor einem menschlichen Wesen niederwerfen, das du aus trockenem Ton, aus fauligem schwarzen Schlamm erschaffen hast. Er sagte, dann geh aus ihm hinaus, denn du bist der Steinigung würdig, und auf dir liegt der Fluch bis zum Tag des Gerichts. Er sagte, mein Herr, so gewähre mir Aufschub bis zu dem Tag, da sie auferweckt werden. Er sagte, gewiss, du gehörst zu denjenigen, denen Aufschub gewährt wird, bis zum Tag der wohlbekannten Zeit. Er sagte, mein Herr, darum, dass du mich in Verirrung hast fallen lassen, werde ich ihnen ganz gewiss auf der Erde das Böse ausschmücken und sie ganz gewiss allesamt in Verirrung fallen lassen, außer deinen Dienern, den Auserlesenen unter ihnen. Er sagte, das ist ein gerader Weg, der einzuhalten mir obliegt. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. Gewiss, über meine Diener hast du keine Macht, außer wer dir von den Verehrten folgt. Und die Hölle ist wahrlich ihre aller Verabredungsort. Sie hat sieben Tore, und jedem Tor wird ein Teil von ihnen zugewiesen. إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. Die Gottesfürchtigen aber werden in Gärten und an Quellen sein. Betretet sie in Frieden und in Sicherheit, und wir nehmen weg, was in ihren Brüsten an Groll ist, als Brüder auf Liegen ruhend, einander gegenüber. Darin widerfährt ihnen weder Mühsal, noch werden sie daraus vertrieben. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. Tue meinen Dienern kund, dass ich es bin, der allvergebend und barmherzig ist, und dass meine Strafe die schmerzhafte Strafe ist. ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون. Und gib ihnen Kunde über die Gäste Abrahams. Als sie bei ihm eintraten und sagten, Frieden, sagte er, wir ängstigen uns vor euch. Sie sagten, ängstige dich nicht, wir verkünden dir einen kenntnisreichen Jungen. Er sagte, ihr verkündet es mir, obwohl mir das hohe Alter widerfahren ist. Was verkündet ihr mir denn da? Sie sagten, wir verkünden es dir der Wahrheit entsprechend. So gehöre nicht zu denen, die die Hoffnung verlieren. Er sagte, wer verliert die Hoffnung auf die Barmherzigkeit seines Herrn außer den Irregehenden? Er sagte, was ist nun euer Auftrag, ihr Boten? إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون. Sie sagten, wir sind zu einem Volk von Übeltätern gesandt, ausgenommen die Sippe Lots. Diese werden wir wahrlich allesamt erretten, außer seine Frau. Wir haben es so bestimmt, sie gehörte fürwahr zu denen, die zurückbleiben. Als nun die Gesandten zu der Sippe Lots kamen, sagte er, ihr seid ja fremde Leute. Sie sagten, nein, vielmehr kommen wir zu dir mit dem, woran sie zu zweifeln pflegten. Und wir kommen zu dir mit der Gewissheit. Und wir sagen gewiss die Wahrheit. وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون. So zieh mit deinen Angehörigen in einem Teil der Nacht fort und folge du hinterdrein. Und niemand von euch soll sich umwenden. Geht weiter, wohin euch befohlen wird. Und wir haben ihm diese Angelegenheit mitgeteilt, dass der letzte Rest dieser Leute bei Tagesanbruch ausgetilgt werde. Und die Bewohner der Stadt kamen voller Freude. Er sagte, das sind meine Gäste, so stellt mich nicht bloß und fürchtet Allah und stürzt mich nicht in Schande. قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين. Sie sagten, haben wir dir nicht die Weltenbewohner verboten, als Gäste aufzunehmen? Er sagte, hier sind meine Töchter. Wenn ihr etwas tun wollt, bei deinem Leben. Sie irrten wahrlich in ihrer Trunkenheit umher, da ergriff sie der Schrei bei Sonnenaufgang. Und wir kehrten das Oberste von ihr zu unterst und ließen auf sie Steine aus gebranntem Lehm regnen. Darin sind wahrlich Zeichen für die Betrachtenden. Und sie liegt fürwahr an einem noch bestehenden Weg. Darin ist wahrlich ein Zeichen für die Gläubigen. وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. Und die Bewohner des Dickichts taten fürwahr Unrecht. So übten wir an ihnen Vergeltung. Beide liegen fürwahr an einem deutlichen Weg. Und die Bewohner von Al-Hijr bezichtigten die Gesandten der Lüge. Wir ließen ihnen unsere Zeichen zukommen, aber sie wandten sich von ihnen ab. Und sie hauten aus den Bergen Häuser aus, im Trachten nach Sicherheit. Da ergriff sie der Schrei bei Tagesanbruch. So nützte ihnen nicht, was sie erworben hatten. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم. Wir haben die Himmel und die Erde und was dazwischen ist nur in Wahrheit erschaffen. Gewiss, die Stunde wird sicher eintreffen, so übe schöne Nachsicht. Dein Herr ist der Allerschaffer und der Allwissende. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين. Und wir haben dir doch sieben von den sich wiederholenden Versen gegeben und auch den großartigen Koran. Richte ja nicht deine Augen auf das, was wir manchen von ihnen paarweise als Nießbrauch gewähren, und sei nicht traurig über sie, und senke deinen Flügel für die Gläubigen, und sag, ich bin ja der deutliche Warner. كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. Wie wir die Strafe auf diejenigen hinabgesandt haben, die aufteilten, die den Koran in einzelne Teile zergliedert haben. Ja, bei deinem Herrn. Wir werden sie allesamt ganz gewiss befragen über das, was sie zu tun pflegten. So verkünde denn laut, was dir befohlen wird, und wende dich von den Götzendienern ab. إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ Wir genügen dir als Schutz vor den Spöttern, die neben Allah einen anderen Gott setzen, aber sie werden es noch erfahren. Wir wissen ja, dass deine Brust beklommen ist wegen dessen, was sie sagen. Aber lobpreise deinen Herrn und gehöre zu denen, die sich niederwerfen. Und diene deinem Herrn, bis die Gewissheit zu dir kommt.